willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 51, 2014. Ach, als Titel würde ich jetzt einfach mal so aus dem Stegreif heraus sagen, der falsche Film. Ja, ich glaube, das werde ich ja gleich hier mal eintragen. Denn es geht heute unter anderem auch um den Sony-Hack, bei dem ich eigentlich gedacht habe, dass ja das nur ein weiterer Hack wäre und dass es relativ schnell vergessen ist, so wie das auch bei dem PlayStation Network Hack war. Außer man ist natürlich ein Betroffener, dann vergisst man das natürlich nicht so schnell. Ja. Und da ist also aber noch gar nicht alles gesagt gewesen und wird noch einiges hier zu sagen sein dazu. Erstmal was Kleines, und zwar Google Plus Notifications, also die Benachrichtigungen oben in der Zeile in der Webversion sind überarbeitet worden. Am Anfang hat es nicht ganz so gut hingeklappt, da waren nämlich zwei Icons da. Ja. Jetzt muss ich sagen, also das alte hat mir eigentlich deutlich besser gefallen. Ja, es hat sich jetzt optisch ein klein wenig geändert. Ist für mich jetzt nicht mehr so schön deutlich zu sehen. Fand ich jetzt, das ändert sich dann, das Glockensymbol in eine Ziffer halt komplett. Und vorher war das einfach besser, meiner Meinung nach, angezeigt worden. Aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber auch hier ist dann zu sehen, dass auch auf der Webversion von Google Plus hier auch optische, feine optische Änderungen gemacht werden, um das Ganze so ein bisschen in Richtung dem neuen Material Design von Google hier, ja, also in diese Richtung halt zu drücken. Kann man noch nicht von Material Design sprechen, noch lange nicht, aber ja, die Icons sehen dann schon einigermaßen identisch aus. Ja, und wer denkt jetzt, ach toll, das ist ja mal innovativ, ja, Ironie, hahaha, na super. Ja, das sollte sich doch mal angucken, was BMW macht. Ach, so viel zu Innovationen bei den Autoherstellern. Einparken per Smartwatch. Da hat mal wieder irgendein Ingenieur gedacht, das wäre super trendy, total hip, ja, dass man jetzt aus seinem Auto per Smartwatch den Befehl zum automatischen Einparken geben kann. Was das dann in der Realität bringen soll, ich weiß es nicht. Deswegen wird es natürlich erst auch mal auf der CES in Las Vegas präsentiert vom 6. bis 9. Januar. Also da muss ich sagen, was ist der Sinn von diesem Kram? Wenn man im Auto hockt, also ohne dass man im Auto hockt, geht das schon mal gar nicht. Ja? Da muss man nämlich schon Gas geben und so weiter dabei. Da sitzt man in seinem Auto, dann will man mit seiner Smartwatch das Auto steuern für einzuparken. Ja. Ihr kennt ja diese automatischen Einparksysteme, die sind gar nicht schlecht. Da fährt man quasi an einer Parklücke vorbei, dann wird gepiepst, wenn die Parklücke groß genug ist. Dann kann man das automatische Einparken starten lassen und dann muss man selbst nur noch Gas und Bremse betätigen. Das Auto fährt dann selbst in die Parklücke und parkt richtig gerade ein. Und damit ist das schon für Fahrer, die Probleme haben mit dem Einparken, eine super Sache. Da ist auch nichts dagegen einzuwenden, überhaupt nichts. Das war richtig Innovation. Wo aber die Innovation sein soll, dass ich statt auf dem Display oder auf dem auf den Bedienelemente, die ja groß genug sind, ja, vom Auto direkt, vom Informationssystem vom Auto direkt hier drauf drücke, stattdessen hier an meiner Uhr rumfummele, das kann ich überhaupt nicht verstehen, ja, und es zeigt mal wieder, worum sich hier die Autobauer offenbar hier die Gedanken machen. Stattdessen sollten sie mal auf ganz andere Sachen abfahren. Dann sind die Japaner vielleicht auch nicht so weit voraus, ja, mit den Ausstattungen und so weiter. Insider, wer ein Auto haben will, ohne dauernd in der Werkstatt zu stehen, der soll schon Japanisches holen. Und wenn er mal drin steht, dann ist es auch noch wesentlich günstiger. Ja, so sieht's aus. Insider, ne? Insider, das eigentlich jeder weiß. Wissen wir nicht wahrhaben. Naja. Nicht wahrhaben will auch eigentlich keine Partei, die hier an oder verwickelt ist in dem Angriff auf Sony, ja, auf dem Hackerangriff auf Sony, oder sagen wir mal, Hackerangriff ist so ein, kommt schon wieder die Hacker in Misskredit, ja. Hacker sind cool, Hacker sind nicht die Leute, die das hier machen, sondern Hacker, das ist eine andere Definition, ja, kann man vielleicht mal in Wikipedia schauen. Aber auf jeden Fall die Kriminellen, die Sony angegriffen haben. Keine von der Parteien will eigentlich wahrhaben, was da genau passiert ist. Ja. Und was ist denn passiert? Eine Gruppe von Leute, wer auch immer, hat es geschafft, Sony schon wieder in die Knie zu zwingen. Punkt. Das ist die Quintessenz, ja, bei dem Hack in dem Hollywood, im Hollywood-Bereich, beziehungsweise in dem Bereich der Hollywood-Filme bei Sony, der Sony Entertainment, das massive Auswirkungen hatte. Doch erstmal jetzt genau, was ist denn jetzt passiert, dass ich schon wieder darüber was sagen muss? Ja, war doch, eigentlich ist das doch abgehakt. Tja, es ist bei diesem Angriff offenbar sind da Dokumente eingeschleust worden auf den Servern, auf denen gedroht wird, ja, nicht nur der Firma Sony, sondern auch den Mitarbeitern der Firma Sony, dass das Konsequenzen haben wird, falls der Film The Interview, das ist eine Komödie, ja, Satire-Sendung bestenfalls, wenn das also starten sollte in den Kinos. Dann ist etwas in Gang gesetzt worden, wo ich mir ja gedacht habe, ja, egal wer das war, das kann normalerweise nicht sein, sowas. Ist aber dann doch passiert. Der Film ist abgesetzt worden. Der wird nicht nur in Kinos gezeigt. Danach gab es widersprüchliche Aussagen. Einmal hieß es, der Film ist komplett gestrichen, er wird auch nicht auf DVD oder sonst irgendwoher erscheinen. Dann wurde zurückgerudert und es wurde gesagt, ja, doch, doch, also wir planen das schon, dass der Film zum Beispiel online gezeigt wird, ja, warum dann nicht auf DVD, keine Ahnung, oder ist das ist auch noch ein Gespräch, also ist alles ziemlich wischiwaschi. Diese Aussage wurde getroffen dann von einem Sony, ich sag mal, Boss, ja. Sag's jetzt einfach mal, Sony Entertainment CEO Michael Linton. Der hat nämlich auf die harte Kritik, und jetzt haltet euch fest, von Präsident Obama geantwortet. Der hat sich persönlich diesem, was auch immer, Angriff hier angenommen und hat auch eben hier stark kritisiert, Sony stark kritisiert, dass sie hier den Film tatsächlich aus der Ankündigung rausgenommen haben, dass der eben nicht mehr in Kinos gezeigt wird. Das hat eben Obama nicht besonders gut gefallen. Er sieht da ein schwerer Fehler von Sony und man soll sich hier nicht beugen, dieser Erpressung, ja. Ausnahmsweise muss ich da mal recht geben. Er hat da gesagt, man stelle sich nur vor, ja, was die da machen werden, wenn eine Dokumentation gezeigt werden soll oder wenn so eben Nachrichtenreporte nicht mögen. Ja, und dann so kriegt man dann wieder eine Erpressung. Also da ist natürlich ganz klar, Sony darf wegen so etwas auf keinen Fall hingehen und in irgendeiner Weise den Film dann canceln oder nicht zeigen, zumal er ja auch offenbar schon fertig ist. Ja, sollte ja bald starten. Sony sagt aber, sie selbst trifft gar keine Schuld, sondern die Kinos, die wollten den Film nicht mehr zeigen, die Filmverleihe wollten den Film nicht mehr zeigen und bis jetzt hat man auch keine Leute gefunden oder keine Firmen gefunden, die denn Film auch online vertreiben wollen. Ja, Netflix war zum Beispiel zu keiner Stellungnahme über Verhandlungen mit Sony wegen diesem Film bereit auszusagen. Und Sony sagt halt, dass keine Plattform, kein Online-Vertrieb, kein Kino, keine Kinokette eben sich bereit erklärt, diesen Film zu zeigen. Offenbar aus Angst, ja, der nicht zuletzt auch geschürt wurde durch die Überreaktion meiner Meinung nach, ja, aber nicht durch die Leute, die Sony endlich mal gesagt haben, Leute, euer System ist Dreck, euer System ist Kacke, wenn ihr nicht bald was daran macht, dann müsst ihr aber ganz schön gewaltig einstecken in Zukunft, ja. Und sondern die Leute, die eben jetzt gesagt haben, um Himmels Willen, oh Gott, die Nordkoreaner, die Koreaner kommen, ja. Denn in der Tat werden die Nordkoreaner beschuldigt, ja, das hatte ich auch schon mal angesprochen, dass dieser Hack hier von denen gemacht wurde. Was ich persönlich als total absurd bezeichne, ja, weil es in Nordkorea gar nicht die Infrastruktur gibt und auch nicht die Leute, die ehrlich gesagt das können. Ja. Und offenbar weiß man das auch an bestimmten Stellen. So müssen dann halt auch mal die Nordkoreaner aus Japan herhalten. Das ist kein Witz. sondern tatsächlich eine Aussage, ja, die vom FBI hier gemacht wurde, offenbar, ja, und das ist der Hammer eigentlich, diese Aussage, ja, ethnische Nordkoreaner sollen in Japan sollen da mitschuld sein an diesem Hack. Ethnische Nordkoreaner in Japan. Okay. Ja. Also da stellen sich doch gleich mehrere Fragen. Erstmal, woher weiß man denn, dass das ethnische Nordkoreaner sind? Zweitens, wieso können die von Japan aus agieren? Und drittens, wieso sollten die von Japan aus agieren? Weil Japan und Nordkorea ist es nicht das, was man gerade als innig verbundene Staaten bezeichnet, ja. Ne? Also da gäbe es doch andere Länder, wo die wesentlich ungestörter und sicherer agieren könnten als Japan, die noch von den USA besetzt sind und also massiv mit den US-Behörden zusammenarbeiten. Um eben hier auch die Rechtsauffassung der USA durchzudrücken, wie man immer öfters sieht in Japan. Und auch die Japaner haben natürlich null Interesse daran, dass eine nordkoreanische Gruppe irgendwo in Japan aktiv ist. Das ist ja vollkommen an den Haaren herbeigezogen, ja. Mag ja sein, dass das eine kriminelle Gruppe aus Japan ist, die von dort aus ihre Angriffe gestartet haben, aber das FBI weiß natürlich, dass das sind also nordkoreanische, also ethnische Nordkoreaner, die in Japan da agieren. Ja, eine ganz interessante Aussage. Man stelle sich vor, ethnische Amerikaner, oder Moment, ethnische Amerikaner, das sind eigentlich Europäer dann, ja, also, ne? Auf jeden Fall, egal, nehmen wir mal ethnisches irgendwas, ja, macht einen Angriff und dann sind es die, dann ist es das Land, ja, von dem die ethnisch abstammen. Okay, also ich glaube, das würde dann so ziemlich alles rechtfertigen, was man will. Ja, also es gibt keine Beweise, ganz einfach. Es gibt keine Beweise, das ist Firlefanz, was da mal wieder gesagt wird. Es ist unglaublich, aber man hat natürlich leicht einen Bösen gefunden, ja, ist klar. Dementsprechend sagt übrigens auch China, ja, sie verurteilen zwar diese Angriffe, ja, aber es gibt keinen Beweis, dass Nordkorea eben Sony gehackt hat. Ja, also es ist schon wirklich schlimm. Ich weiß nicht, was FBI für Beweise hat oder ob die Beweise unbedingt wollen oder ob vielleicht die Hollywood-Studios unbedingt diese Beweise haben wollen, denn Hollywood will auch, so berichtet The Verge, auch endlich hier die DNS-Server, ja, unterminieren, ja, und auch sperren, um sich zu schützen, ja, gegen den Verlust von Geld, weiß nicht, ja, also gegen Hacks oder irgendwas, wie man das da nennt. Das geht übrigens aus geleaktem Material hervor von Sony, von diesem Hack. Es ist unglaublich, ja. Und da fragt man sich schon, was steckt dahinter, ja? Ja, Verschwörungstheorie, ich höre die Strapsen, ja. Das darf doch alles nicht wahr sein. Und ja, wie gesagt, China sagt, da gibt's keine Beweise dafür. FBI sagt, wir haben Beweise. Und Hollywood will Beweise und Sony sagt, wir sind unschuldig, ja, die anderen sind schuld. Tja, und im Prinzip sagt jeder nur irgendetwas. Richtige Beweise wird's so auch nie geben, ist ganz klar. Denn man muss ja da der einen oder anderen Stelle einfach vertrauen, wenn die sagt, ja, die Angriffe kamen von dort her, selbst die Logs. Wenn die veröffentlichen würden, könnten von irgendeiner Stelle gefälscht sein, ja. Und Sony könnte diese Logs fälschen. Viele andere, die zwischendrin mit den Daten zu tun haben, könnten die Daten fälschen, weil das einfach nur Bits und Bytes sind und die Logs zu fälschen, das ist sinnlos einfach. Ja, kann jeder eigentlich im Prinzip. Und deswegen muss man da natürlich vertrauen. Deswegen sind es auch keine Beweise meiner Meinung nach, sondern einfach nur Aussagen. Ja, Aussagen, die getätigt wurden von allen möglichen Seiten. Ja, die Nordkoreaner, die drohen jetzt auch natürlich, ja, Amerika mit massiven Konsequenzen. Ja, weiß auch nicht, was das dann sein soll. Keine Ahnung. Also ihr seht, das ist alles hier total verrückt und total irrsinnig, was da abging diese Woche. Und am schlimmsten eigentlich trifft's die Sony-Mitarbeiter. Die müssen jetzt in der digitalen Steinzeit arbeiten. Ein Angestellter von Sony Pictures Entertainment hat da auch mal auch ausgepackt hier bei im Fortune Magazine. Und hat mal erzählt, wie er das Ganze erlebt hat, als dann eben um 8:15 Uhr am Montag vor Thanksgiving auf einmal die schwarzen Bildschirme des Todes, ja, so beschreibt er das, zu sehen waren und dann eben das Netzwerk komplett abgeschaltet wurde. Ja. So ging es dann auch noch eine ganze Zeit lang weiter. Und nach dem Feiertag war es dann, eben klar, dass das kein normaler kleiner Hack ist, sondern dass da schon was da Größeres da hinten dran steht. So dass eben die Mitarbeiter dort lange Zeit überhaupt gar nicht fähig waren, irgendetwas zu machen. Und zum Glück waren das jetzt keine, sag ich mal, für Leib und Leben wichtige Operationen. Dann kamen allerdings auch in den Blogs, raus, dass eben auch die Mitarbeiter Daten von Mitarbeitern betroffen sind und von den eigentlich Offiziellen, die solche Informationen rausgeben müssten an die Mitarbeiter zur Sicherheit, kam so gut wie nichts, also sehr wenig von Michael Linden und Amy Pascal und so dass eben die Hauptquelle an Informationen die Blogs und andere Medien dann später waren. Und Webseiten statt die eigene Firma. Und die Leute mussten dann auch tatsächlich Angst haben. Dann kam auch die offizielle Aussage, dass die Mitarbeiter alle ihre Passwörter ändern sollen und auch Banksachen, finanzielle Sachen neu absichern müssen, neue Sicherheitsmaßnahmen einlegen müssen, ja, um eben sich und ihre Finanzen zu schützen. So wurde das dann auch von den meisten Mitarbeitern gemacht. Es brach eine regelrechte kleine Panik aus bei Sony und das sieht man mal, wie wichtig es ist, dass auch der Arbeitgeber die Daten von den Mitarbeitern massiv schützt und auch schützen muss. Denn hier werden dadurch, dass dass Sony Entertainment so einfach, was heißt einfach, auf jeden Fall so gehackt werden konnte, dass das dann auch persönlich die Mitarbeiter betreffen kann, ja, die jetzt in Angst leben, ob sie nicht demnächst erpresst werden, ob ihr Bankkonten ausgeräumt werden, oder ähnliches. Das alles wurde ja da gedroht damit, und man sieht, wie hilflos man dann ist, wenn man feststellt, ja, der, dem ich meine Daten anvertraut habe, ist nicht in der Lage, meine Daten zu schützen. Ergo, was schließt man daraus? Man vertraut seinen Daten niemanden an. Ja, es ist zwar bei den Firmen nicht ganz so einfach, schließlich haben die schon viele Daten vorliegen, von der Sozialversicherungsnummer bis Krankheitstage oder ähnliches, ja. Alles das steht ja da irgendwo in irgendwelchen elektronischen Akten bei der Firma, und da kann man dann nur hoffen, dass die Firma eben die Daten richtig schützt. Hier, dieser Hack ist ja aufgeflogen, man weiß gar nicht, wie oft Hacks erfolgreich sind und die nicht erkannt werden oder nicht kommuniziert werden, wo Daten von Mitarbeitern einfach so verschwindet. Ja, beziehungsweise nicht verschwindet, sondern eingesehen wird von Dritten, die eigentlich mit den Daten nichts zu tun haben sollten. Ja. Also ziemlich übel alles, was da passiert, und das wird noch weitere Konsequenzen haben. Obama will Nordkorea dafür verantwortlich machen, spricht von einem Cybervandalismus, und dass die USA wie sie und wann sie möchten, darauf antworten werden. Ja. Ja, genau. Nordkorea. Das erinnert mich doch irgendwie an die Giftgase, an die Massenvernichtungswaffen im Irak und im kleinen Röhrchen da, das gezeigt wurde in der UN, ja, das dann anschließend auch zum Krieg quasi geführt hat, diese Überzeugungsarbeit, ja, gegen den Irak. Und danach hat man festgestellt, dass es eben Mumpitz war, dass es Lügen waren. So sieht es aus. Aber dann interessiert es ja keiner mehr, ne? Gut, dann komme ich mal zum nächsten Thema, obwohl das auch mit Rechtsprechung und Politik so ein bisschen was zu tun hat. Ja, genau, nämlich die Rechtsprechung und die zeitgemäße Anpassung dazu. Die Rechtsprechung hat diesmal die zeitgemäße Anpassung einfach ausgestochen. Was ist passiert? Man darf keine Uhrzeit am Handy ablesen, während im Auto fahren. Das ist natürlich etwas, was viele Fragen offen lässt, ja, was man jetzt so nicht so beantworten kann. Das Oberlandesgericht in Zweibrücken hat jedenfalls entschieden, dass der Fahrer, der sein Handy in Hand genommen hat, um eben da die Uhrzeit abzulesen, dass der sich eben jetzt der Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung schuldig gemacht hat. Er hat nämlich Einspruch dagegen eingelegt und die wurde jetzt abgewiesen. Da bleibt natürlich die Frage, was heißt das für zum Beispiel Nutzungen, ja, von anderen Sachen des Handys im Auto? Wenn die Halterung das A und O ist, würde das ja, sage ich mal, dann sich damit erklären, aber offenbar ist es eben nicht ganz so einfach. Man darf das Navi-Gerät zum Beispiel auch nicht bedienen, ja, während der Fahrt. Dann müsste noch geklärt werden, was bedienen heißt. Mit den Fingern bedienen, mit Sprache bedienen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, die Richter aus Zweibrücken betonten, dass nur das bloße Aufheben oder Umlagern des Handys während der Autofahrt straffrei sei. Sobald ein Autofahrer dann die Funktion, eine der Funktionen seines Handys nutze, macht er sich strafbar. Ja, eine Ausnahme gilt nur bei ausgeschaltetem Motor. Ja, eine Funktion könnte zum Beispiel die integrierte Navigationsfunktion sein, ja, im Handy, die angeboten wird, um das zu nutzen, ja. Was ist denn da jetzt los? Ist es den Richtern noch nicht aufgefallen, dass sehr, sehr, sehr viele Leute, das ist eigentlich normal, ist, dass man heutzutage sein Smartphone als Navigationsgerät im Auto benutzt? Irgendwie, hallo, 2014, bald 15, ja, gibt's noch nicht. Ja. Naja, also da muss ich sagen, da muss noch ein bisschen was getan werden. Vielleicht auch mal die Alter der Richter überprüfen, ja, oder die Einstellung zu neuen Technologien, weil kann ja nicht sein, dass man immer noch rauchen, essen darf im Auto, ja, also man darf sogar umziehen, aber die Uhr ablesen auf dem Handy, das geht nun wirklich nicht, ja. Keine Ahnung, Asche auf den Schoß, Essen im Gesicht, am Autoradio während 250 auf der Autobahn rumfummeln, ja, alles kein Problem, aber Uhrzeit ablesen am Handy, nee, das ist ja, das sind ja diese neuen Teufelsdinger, das Teufelszeug Handy, das geht jetzt nicht, ne? Ha, bin ich heute wieder sarkastisch. Ja, ich liebe es. Lichtblick, aber von der Justiz, gibt's auch das Justizministerium setzt sich weitgehend durch bei dem Beschluss, über den Entwurf für ein IT-Sicherheitsgesetz. Dort wird nämlich die Vorratsdatenspeicherung prinzipiell endgültig verbannt. Die ewigen gestrigen von welchen Stellen auch immer, ich glaube BKA oder sowas, die wollten ja sogar noch weitere Befugnisse haben, also noch mehr als das, was damals vom Bundesverfassungsrecht 2010 als illegal gekippt wurde. Ja, das sollte ja noch mehr gespeichert werden. Und nach den Verhandlungen quasi mit dem Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD, wurde dann von dem Innenministerium diese Klauseln gestrichen. Auch bei der Dingfestmachung von oder von Ermöglichung von Untersuchungen gegen Botnetzwerkbetreiber etc. Wurde eine Sicherheitslücke oder eine Lücke geschlossen. Nämlich da muss der Anwender bereits bekannt sein von dem Betreiber, dass dieser dann überwacht werden kann und nicht etwa dann alle möglichen Anschlüsse überwachen, weil ja das dann wieder durch die Hintertür zu einer massenhaften Erfassung von Verbindungsdaten führen würde. Also hier muss dann schon konkret im Einzelfall eben das bekannt sein, dass da Missbrauch stattfindet. So, ja, und das heißt jetzt mal, zumindest mal jetzt, bis zur nächsten Änderung, ja, dass die Vorratsdatenspeicherung mal vom Tisch ist. Ich weiß nicht, warum jetzt hier vom Innenministerium die Klauseln dann doch noch gestrichen wurden, nachdem vorher so vehement darauf gepocht wurde. Wahrscheinlich haben die gesagt, naja, wir können ja von unseren Freunden, von der NSA sowieso alle Daten, die wir wollen, anfordern, dann brauchen wir das auch nicht mehr zu machen. Ja, cool. Ne? Vermutlich. Ja, und im Prinzip war es das ja schon wieder, ja, für heute. Aber diesmal gibt's noch einen Link zu einem South Park-Video. Ja, Weihnachten und der Trickfilm aus Korea. Schaut euch den Clip mal an. Ha, hab ich mir so lachen. Gerade aktuell zu dieser Sache, aber ungewollt, weil die Folge ist schon ziemlich alt. Ja. Und dennoch passt sie gerade momentan total rein. Ja, und Stichwort Weihnachten. Ja, ich darf euch eine frohe Kussnacht wünschen. Ja, ich wünsche grundsätzlich Kussnachten. Ja. Nehmt einen Menschen, den ihr wirklich gern habt, mal in den Arm, gebt ihm einen Kuss. Ja, nicht mal auf die Backen, damit es nicht noch eine Ohrfeige schallert. Ja, manche muss man da aufpassen. Aber ansonsten deckt sich das ja auch mit dem Fest der Liebe. Und deswegen wünsche ich euch auch einen total schönen Kussnachten, Weihnachten oder was immer ihr auch feiert, jedenfalls schöne Feiertage. Und wie immer, auch diesmal in dieser andächtigen Zeit, ja. Natürlich, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, nur her damit Google Plus Rios Wochensicht, ja, oben in der Suche eingeben oder Twitter at Rio könnt ihr mich finden. Eine Mail könnt ihr mir auch schreiben. ryo@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen zu der Sendung findet ihr auch auf wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com. Sonst landet ihr irgendwo anders da und garantiert nicht beim Weihnachtsmann. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!